E. Große Geburtstagsparty heute, nicht wahr? Ja, heute hat Georg Geburtstag. Stell dir vor, 19 Kinder kommen zu seiner Party. Furchtbar. Ich habe auch einen Sohn, er ist aber schon 15 Jahre alt. Er organisiert seine Partys lieber allein. Und wie alt ist Georg? Er ist jetzt 9. Also dann, viel Spaß bei der Geburtstagsparty.